1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben Donnerstagnacht, wie immer, eine freie Sendung. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu, ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf den ersten Anrufer oder die erste Anruferin, und das ist die Anne. Und Anne ist 36. Hallo, Anne. Hallo Domian. Hallo. Na, geht's dir gut? Ja, ich hoffe dir auch. Ja, ich finde das total cool, dass ich dich sehen kann. Ja, schön, dass du durchgekommen bist. Ja. Um was geht's bei dir? Also bei mir geht's nochmal um das Thema von gestern, einen Anruf, der mein Leben veränderte. Ja. Ja. Welcher Anruf war das? Und zwar habe ich meinen jetzigen Mann am Telefon kennengelernt. Mhm. Also ich war damals noch verheiratet. Ja. Und war aber ziemlich verzweifelt, weil das nicht so gut gelaufen ist. Ja. Ja, und eines Tages hat das Telefon geklingelt und da war jemand dran, den ich nicht kannte, und der hat gefragt, ob er mal Carsten sprechen könnte. Ja, aber es gab keinen Carsten. Ja, hier gibt es keinen Carsten und so weiter. Aha. Ja, und dann haben wir so ein bisschen Faxen gemacht und haben dann 2 Stunden telefoniert. Ich habe ihn dann gefragt, was wolltest du denn von Carsten und aha, so, hatten richtig Spaß. Ja, und dann hat er gefragt, ob er meine Telefonnummer haben kann, und ich habe dann gesagt, ja, du hast sie doch, du hast mich doch angerufen. Ja. Und er sagt dann, nee, da stimmt irgendwas mit der Wahlwiederholung nicht oder weiß ich nicht. Ja, ich habe dann jedenfalls gesagt, nee, ich gebe dir meine Telefonnummer nicht, ja, gib mir deine. Ja. Ja, und das hat er gemacht. Und dann bin ich so 2 Wochen mit der Telefonnummer in der Hosentasche rumgelaufen. Und habe immer gedacht, ah nein, was soll das denn, total kack und so. Jetzt sag ja bloß, dass das dein Mann geworden ist. Ja. Das ist ja abgefahren. Einfach irgendein Mensch, der zufällig bei dir angerufen hat. Genau. In den verliebst du dich so einfach? Und den heiratest du auch noch so ganz einfach? Wir haben dann 4 Monate telefoniert, Domian, und dann haben wir beschlossen, dass ich ihn besuchen komme. Er hat 600 Kilometer von mir weggewohnt. Das auch noch? Ja. Aber 4 Monate nur gesprochen miteinander? Nur gesprochen miteinander. Da warst du aber noch in deiner Beziehung? Ja. Und hast das so nebenher heimlich gemacht quasi? Ja. Also ein akustisches Fremdgehen? Ja. Mhm. Und war er damals auch? Nein, er war in keiner Beziehung. Er war in keiner Beziehung. Nee. Ist er in deinem Alter ungefähr? Er ist ein Jahr jünger als ich. Ja, ja, passt ja prima. Ja, fand ich auch. So, nach 4 Monaten habt ihr euch dann das erste Mal gesehen. Genau. Habt auch keine Fotos ausgetauscht vorher. Nee. Finde ich hammermäßig spannend, sowas. Und kann auch sehr nach hinten losgehen. Ne? Weißt du, Domian, ich habe immer gedacht, Leute, die sowas machen, ich meine, das hört man ja öfter, ja, was weiß ich, übers Internet oder Blind Dates oder so. Das sind bestimmt immer total hässliche Vögel. Denen ist das dann egal, wie der Partner aussieht. Nee, nicht oder unbedingt, so. Nicht unbedingt. Aber jetzt weiß ich, dass es doch auch anders sein kann. Ja, es muss ja nicht unbedingt ein hässlicher Mensch sein. Aber es kann ja sein, dass sich hinter einer extrem tollen Stimme doch jemand verbirgt, den man selbst so, dann, wenn man ihn sieht, gar nicht so toll findet. Aber wie war es denn nun bei euch? Wie fandet ihr euch denn? Also erstmal hatte ich total Angst. Ne? Im Zug habe ich dann gedacht, ich steige einfach nicht aus, ich fahre weiter. Und am Bahnhof sagt dann eine Stimme, dieser Zug endet hier. Ja. Also musste ich dann raus. Und ich dachte, was mache ich bloß, ja, wenn quasi Modo angehumpelt kommt, ja? Ja. Dann stehe ich erstmal ganz schön da. Gut, aber ihr hattet euch ja schon ein bisschen beschrieben vorher. Wir hatten uns beschrieben, ja. Aber ich meine, sagen und sehen, genau, das ist schon, ne? Reden kann man viel. So, jetzt kam der erste Blick in die Augen auf dem Bahnhof, vermute ich mal, auf dem Bahnsteig. Ja. Und sagt den allerersten Eindruck. Oh, wir sind uns in die Arme geflogen. Wie habt ihr euch denn erkannt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn angeguckt und er hat mich angeguckt. Ich habe gelacht und dann, was? Ja. Und keine Bedenken, der ist mir doch ein bisschen zu dick oder er hat zu grüne, nee, Augen oder zu lange Nase oder gar nichts. Nee. Gar nichts. Der riecht vielleicht nicht gut oder irgend sowas. Gar nichts. Nee. So, wie lange habt ihr dann noch geturtelt, bis es dann zur jetzigen Partnerschaft kam? Also wir haben dann noch 4 Monate geturtelt und dann habe ich alle Zelte eingepackt hier und bin zu ihm gezogen. Hast du dich von deinem Partner getrennt? Genau, hab mich scheiden lassen. Ja. Und jetzt bist du mit ihm zusammen? Und jetzt bin ich mit ihm. Wie lange schon? Seit 2 Jahren verheiratet. Das ist ja irre. Ja. Da denkt man ja schon irgendwie, da zieht jemand die Strippen, ne? Das, ja, irgendwie schon, ne? Wahrscheinlich war es ein ganz, ganz banaler Zufall, aber... Was, nee, ich glaube das nicht. Du glaubst, das war irgendeine Schicksalsbestimmung? Ja. Ja? Mhm. Ja. Ich glaube, ja, solche Zufälle, das kann es doch gar nicht geben. Ja, gibt es vielleicht doch auch. Ich weiß es nicht. Keine, ja, Ahnung. Also auf jeden Fall, das war natürlich genau unser Thema gestern. Ne? Dieser, ja, Anruf hat mein Leben verändert, aber radikal verändert bei dir. Radikal. Ich gratuliere zu dem tollen Anruf und zu dem tollen Mann. Okay. Alles Gute. Alles Gute dir auch, Tschüss. Marian. Tschüss. So, Freunde, 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, mit mir streiten wollt, mit mir diskutieren wollt, egal über welches Thema, dann meldet euch oder faxt auch, ihr könnt auch faxen unter 0800 220 50 51 oder mailen unter domian@wdr.de. Kevin, 28, hallo Kevin. Ja, hallo. Hallo Kevin. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Es geht um meine Freundin. Ja, was ist da los? Die ist auch 28 und sie hat seit letzten Montag Krebs. Mhm. Haben sie ihr festgestellt, den Tumor im Kopf. Mhm. Seit letzten Montag, also ein paar Tage. Ja. Und sie hatte das vorher schon, aber die Ärzte haben nie drauf reagiert. Also sie hatte vorher auch Schmerzen oder Beschwerden im Kopf? Oder? Ja, die hatte Schmerzen. Mhm. Sie hatte Zittern in den Händen und Kopfschmerzen. Ja. Die haben auch nie reagiert. Ja. So, nun ist sie, ich gehe mal davon aus, sehr ausführlich und intensiv untersucht worden und man hat da jetzt diese Diagnose gestellt, dass sie einen Tumor im Kopf hat, im Gehirn hat. Ja. Ja. Und jetzt kann nichts mehr operiert werden. Bitte? Jetzt kann nichts mehr operiert werden, weil jetzt hat sie noch 5 bis 6 Wochen. Ach, so weit fortgeschritten ist es. Man kann gar nichts machen mehr. Man kann nichts mehr machen mehr. Daher auch gerade dein Hinweis, sie hat das schon lange, man hat es nicht richtig erkannt oder man hat sich nicht richtig drum gekümmert. Ja. Hätte man das früher vielleicht erkannt, dann hätte man einiges unternehmen können. Hätte man, ja. Ich war ja letzten Montag dahin und die wollten nie Computertomographie machen. Da bin ich mit ihr hingegangen und habe gesagt, ich bestehe darauf, mach das. Mhm. Ich bitte darum. Ich habe gesagt, vorher gehe ich mit meiner hier nicht raus. Ja. Jetzt so welche Schmerzen, die ist auf der Arbeit letztens umgekippt mit Nasenbluten. Ja. Und jetzt sind wir am letzten Montag da gewesen und die haben sie gemacht, den Computer und haben Kaffee. Mhm. Und jetzt hat sie Tumor im Kopf. Ist das denn jetzt wirklich so eine klare Aussage, dass es so schlimm ist, dass man gar nichts mehr machen kann? Man kann nichts mehr machen. Sie sollte ja jetzt im Krankenhaus bleiben, aber ich bestand darauf, dass sie zu Hause bleibt. Und bei mir bleibt. Und die behandelnden Ärzte haben das so klar schon gesagt, dass sie nur noch 5 bis 6 Wochen zu leben haben wird? 5 bis 6 Wochen. Mindestens. Das besteht aber daraus, sie darf keinen Stress haben, sie muss sich beruhigen und darf nicht Stress haben. Sonst, wenn sie Stress hat, könnte das noch früher zu Ende sein. Sie war vorher, abgesehen von den Beschwerden, die du gerade schon gesagt hast, war sie eigentlich eine junge, gesunde, normale Frau? Ja. Seit ein halbes Jahr ging es erst los. Wie hat sie denn jetzt diese furchtbare Diagnose und die Nachricht aufgenommen? Ja, im Moment ist mit ihr nicht zu reden. Die ist ganz ruhig, die ist noch am Zittern am Bein. Mhm. Und ich auch. Und ich kann auch nicht mehr, ich bin wahrscheinlich mit Nerven. Mhm. Wir haben zusammen eine Tochter von 1 Jahr. Ja. Und ich frage jetzt nochmal, diese Diagnose hat eine Klinik, ein Arzt. Eine Klinik. Weißt du, Kevin, ich will dir jetzt nicht vielleicht unbegründeten Mut machen, wirklich nicht. Mhm. Aber ich denke immer, und das lehrt mich auch so meine Erfahrung mit solchen Fällen, dass es eigentlich immer gut ist, gerade bei solchen dramatischen Diagnosen, dass man auch noch einen anderen Arzt, eine andere Klinik hinzuzieht. Ich weiß nicht, wie stabil sie ist oder ob sie das überhaupt würde wollen, aber man klammert sich ja vielleicht dann doch noch an einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass es vielleicht doch noch irgendwie eine Therapiemöglichkeit gibt. Wäre möglich, ja. Ich habe es noch nicht versucht. Im Moment ist sie auch nicht ansprechbar, weil sie redet nicht mehr mit mir, sie ist sehr fertig. Sie darf nicht mehr alleine aus dem Haus raus oder wieder noch duschen oder so. Ich muss sie selber waschen, weil... jede Kleinigkeit aufregen, könnte das alles vorauszögern. Ach so. Ja. Mhm. Wir haben eine Tochter von 1 Jahr, sie weiß sogar nicht mehr den Namen. Seit ein paar Wochen. Muss ich ihr laufen, wir sagen den Namen. Achso, du musst deiner Frau musst du das sagen? Ja. Schon seit ein paar Wochen, also schon bevor diese Diagnose gestellt wurde? Ja, genau. Also dann ging es aber schon nach ein paar Wochen schon sehr schlecht. Ja. Wenn sie schon den Namen ihres Kindes nicht mehr wusste, da musst du doch auch schon sehr verschreckt gewesen sein. Ja, die Eltern haben das auch schon mitgeführt, dass es so ist. Ja. Ein Tumor. Die haben es auch schon gedacht. Mhm. Aber ja, wollte noch was sagen. Aber das denkt man doch nicht so. Ja, weil sie nichts mehr wusste. Sie wusste gar nichts mehr. Mhm. Sie weiß gar nicht, ob das... Sag mal, ich muss einfach mal fragen. Ich bin da ganz baff. Das geht schon seit ein paar Wochen so, dass sie sogar den Namen ihres Kindes vergisst. Ja. Hat ihr denn damals auch bei Ärzten und habt den Ärzten das so gesagt? Das haben wir denen so gesagt. Und die haben das einfach so weggewischt und haben keine genaue Untersuchung gemacht? Ja. Die haben noch nicht feste Punkte gehabt, um Thermografie zu machen. Hm. Die wollten die feste Punkte erst haben und dann wollten sie Thermografie machen. Hm. Jetzt will ich den anklagen gegen den Arzt. Will ich versuchen, was ich dagegen machen kann. Ja. Wobei natürlich jetzt in allererster Linie deine Frau im Vordergrund steht. Ja. Dass du dich jetzt richtig und gut, das wirst du sicher auch machen, um sie kümmerst und ihr vielleicht doch nochmal überlegt, einen anderen Fachmann hinzuzuziehen. Mhm. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Ich verbinde dich mal jetzt gleich mit meinem Psychologen, mit dem Johannes. Ja. Das ist jetzt kein psychologisches Problem, aber wir werden mal versuchen, dir und euch soweit mit Rat zur Seite zu stehen, wie ihr da jetzt oder wie du weiter verfahren solltest, okay? Mhm. Dann legst du mal bitte auf und wir rufen dich. Das heißt, der Johannes ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Lieber Kevin, alles Gute und schöne Grüße auch an deine Frau. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, Wiederhören. Jetzt geht's weiter mit dem, ich frage mal meine Regie, mit wem es weitergeht, mit Helmut. Helmut ist 44, hallo. Hallo Domian. Hallo Helmut. Schön, dass man mal bei dir in der Sendung ist. Deine Sendung finde ich sehr klasse, ich gucke sie regelmäßig. Dankeschön, sehr nett von dir, dass du sagst. Um was geht's denn bei dir, Helmut? Angstzustände. Nach meiner Haft. Nach deiner Haft? Ja, nach der Haft. Du warst im Gefängnis? Ja. Ja. Seit wann bist du draußen? Seit Januar. Also noch nicht lange? Nein. Und wie lange warst du drin? 5 Jahre. 5 Jahre. Weswegen? Wegen sexuellem Missbrauch. Was hast du gemacht? Ich habe meine Stieftochter sexuell missbraucht gehabt. Wie alt war das Kind? Das ist 12 Jahre alt. Hm. Wie oft hast du das gemacht? 4-5 Mal. 4-5 Mal? Hm. Ja. Und wie ist das damals rausgekommen? Meine Stieftochter hat sich ihrem leiblichen Vater geöffnet. Ja. Und da ist es dann zur Anzeige gekommen. Ja. Du hast das Kind zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Nein, es hat kein Geschlechtsverkehr stattgefunden. Hm. Aber es gab sexuelle Handlungen. Ja. Hm. Wie denkst du über die Tat heute, nach 5 Jahren Knast? Ich hasse mich selbst dafür, dass ich das überhaupt gemacht habe. Dass das so weit gekommen ist. Also ich habe so einen Hass innerlich, dass ich, es sind zwei Menschen in mir drin. Hm. Der Kleine. Der eine, der den Missbrauch gemacht hat, und der andere, der diesen Missbrauch hasst. Mhm. Und der diesen Missbrauch hasst, der ist unheimlich groß geworden in mich drinne, dass ich mich selber dafür hasse. Ja. Warst du bei der Gerichtsverhandlung damals geständig und reuig? Ja. Mhm. Du bist ein Mann von 44 Jahren. Du warst Ende 30, als das passiert ist, also auch ein absolut erwachsener Kerl. Ja. Du hast viel Zeit gehabt zum Nachdenken im Knast. Hast du eine Erklärung dafür, warum du das getan hast damals? Nein, eine richtige Erklärung habe ich nicht dafür. Ich habe Knastzeit ja nicht nur jetzt so verbracht, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt in den Liegeverzug und lege mich hin und mach gar nichts. Mhm. Und lasse die Zeit einfach so verstreichen. Mhm. Das ist nicht mein Ziel gewesen. Mhm. Ich habe Knast in Urhaft einen Psychologen kennengelernt, der mich auch angenommen hat, mit dem ich dann auch nach langem Vortasten mich auch dann immer mal weiter geöffnet hat. Es gab dann im Knast, während der Haftzeit, gab es eine psychologische Betreuung, eine Therapie. Ja, richtig. Mhm. Ich habe nachher auch die erste Psychologin, die ich kennengelernt habe, Die hat mir das dann auch gesagt gehabt mit Therapien und so weiter, dass man eine Therapie machen kann und so. Mhm. Und das habe ich mir, das klang mir irgendwie die ganze Zeit in den Ohren. Mhm. Da habe ich mir gesagt, da habe ich einmal vorm Spiegel gesessen, ja. Im Knast in meine Zelle, ja. Und habe mich da selbst drin gesehen und fing dann mal so, ich weiß nicht warum, aber ich fing an zu heulen. Mhm. War das dann so die Entscheidung auch dafür, sich dann eben in eine solche Therapie zu begeben? Ja, nach meinem Selbstmord. Versuch, im Knast? Ja. Achso, es gab einen Selbsttötungsversuch. Ja. Mhm. Helmut, warst du in einer festen Familie vorher? Ja. Das heißt, du hast eine Frau gehabt? Ich habe eine Frau gehabt und... Kinder auch? Ja. Wie alt waren die Kinder damals? Das Mädchen war 12, ja. Der Junge war 13 und der ganz Kleine war gerade erst geboren. Aber an deinen eigenen Kindern hast du dich nicht vergriffen? Nein. Mhm. Wie hat denn deine Frau darauf reagiert, als das dann rauskam? Die konnte das gar nicht so richtig verstehen. Die hat mir das auch gar nicht so richtig gezeigt, keine richtige Reaktion gezeigt. Die kam mir noch während der Urhaft eine Zeit besuchen. Mhm. Und wie ich ihr das dann alles erklärt habe und gesagt habe, ja. Der schluckte sie erst. Ja. Und dann, wie die Gerichtsverhandlung kam, da hat sie mir nochmal einen Brief geschrieben. Mhm. Und hat mir dann gesagt, dass sie eine Zeit braucht, um die Sache zu verstehen und dass sie sich noch mit mir in den nächsten Tagen mit mir sprechen wolle. Hast du heute Kontakt mit ihr? Nein. Nein. Der Kontakt ist dann ganz eingeschlafen, ja. Ist abgebrochen worden von Ihrer Seite? Ja, ich möchte auch keinen Kontakt. Mhm. Und du hast auch keinen Kontakt zu den Kindern? Nein, die jetzt will ich auch. Willst du nicht? Will ich auch gar nicht. Ich meine, das weißt du auch selbst, du hast ja gerade schon gesagt, dass du einen Selbsttötungsversuch unternommen hast und ich höre es ja auch in deiner Stimme. Du hast mit das Schäbigste getan, was man tun kann. Ja. Hattest du vorher, als du noch etwas jünger warst, dererlei Fantasien schon mal gehabt? Nein, ich wurde früher selber mal missbraucht. Ja, von wem? Von einem Familienmitglied. Ja, du sagst das so verschwommen, magst du nicht sagen, wer es war? Ja, richtig. Mhm, ja, okay. Diese Erinnerungen an die Kindheit, die sind dermaßen, sind in mich immer drin gewesen und sind haben von mir selber jetzt, die Kindheit selber von mir hat, wie soll ich sagen, so viel, ja. Mich so stark eingegriffen, dass ich mich da nicht wieder verwehren konnte. Das ist ja eigentlich ganz verrückt, ne? Da hast du selbst so etwas Schlimmes erleben müssen als Kind. Wie alt warst du damals? Ich war damals ungefähr 8 Jahre. 8 Jahre. Und wie lange musstest du das ertragen? Wie viel Mal oder wie viele Jahre? Das ging auch über 2-3 Jahre. Mhm. So, das heißt, du hast ja eine Erinnerung wahrscheinlich an dieses Martyrium. Ja. Mhm. Und wie absurd, dass du dann selbst einem anderen Kind das auch zufügst. Ja. Du bist seit Januar aus dem Gefängnis, hast du. Und hast gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, du hast Angstzustände und kommst, so habe ich es verstanden, mit deinem Leben nicht klar. Ja, richtig. Mhm. Ich habe zwar ein paar Kontakte, so den engsten Kreis, so auch mit ein paar Geschwistern. Mhm. Und hatte auch einen Freund gehabt. Hast du den Eindruck, dass die wenigen Kontakte, also der Freund oder die Geschwister, dass die dir das vergeben haben oder sind die auch irgendwie auf Distanz zu dir? Nee, gar nicht. Wir haben uns nachdem ich draußen war, hingesetzt, haben darüber gesprochen. Ja. Und da haben die zu mir gesagt, pass auf, du hast alles versucht, Helmut. Wir geben dir eine Chance. Mhm. Wir wollen dir gerne helfen. Ja, also ist lass dich auch helfen. Ne? Ist das Verhältnis dann geklärt? Ja. Was machst du jetzt, seitdem du draußen bist? Hast du schon einen Job? Nein, leider nicht. Mhm. Das ist das, was mich auch du sagst, dass du solche Angstzustände hast, und ich höre es in deiner Stimme, wie gesagt, dass es dir sehr schlecht geht, resultierend auch aus der Reue. Ich nehme dir auch deine Reue ab, so wie du es jetzt geschildert hast. Ist es so schlimm, dass du jetzt auch mal wieder, immer wieder mal an die Beendigung deines Lebens denkst? Ja. Ich denke schon seit längerem darüber nach, der Wunsch jetzt alleine daran, ich würde zu sagen, der Wunsch zu sterben, tot zu sein, der bedeutet mir unheimlich viel. Ja. Weil du das Gefühl hast, dass du das nicht wieder gut machen kannst, was du da angerichtet hast. Richtig. Helmut, ich will dir sagen, dass an dem Kind wirst du es nicht wieder gut machen können. Das glaube ich auch. Und deine Schuld ist auch da, die will ich auch nicht runterreden. Aber ich nehme sehr zur Kenntnis, dass du ein sehr reuiger Mensch bist. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Ich finde, dass wenn man sich dann das Leben nimmt, macht man es sich ziemlich einfach. Dann stiehlt man sich so davon. Ich finde, du solltest einen ganz anderen Weg gehen. Du hast etwas Schlimmes gemacht, dazu hast du dich bekannt. Du hast eine Strafe abgesessen und du empfindest tiefe Reue. Dann mache jetzt in deinem Leben etwas Gutes. Mit anderen, bei anderen Menschen. Das ist es ja. Ich mache auf andere Menschen. Versuche auf anderer Ebene, dass wir. Bitte? Ja, genau. Nein, suche dir ein Feld. Es gibt so viele hilfsbedürftige Menschen. Es gibt so viel Not überall. Suche dir irgendwo ein Feld, wo du einfach Gutes tun kannst. Wo du vielleicht vieles wieder gut machen kannst. Nicht an den Mädchen, das geht nicht mehr. Aber generell für dein Leben. Das finde ich den viel wichtigeren und richtigeren Weg, dass du noch auch eine gute Spur noch in diesem Leben hinterlässt und nicht nur die schlechte Spur. Und dafür musst du dich aufraffen und darfst dich nicht umbringen. Ich habe auch genauso mit dem Freund. Ich hatte nach der Haft, wie ich rauskam, einen Freund kennengelernt, der war auch im, das habe ich im Nachhinein erfahren, auch in Haft gewesen. Und das hat mir auch erst gar nichts ausgemacht. Ich habe gesagt, okay, habe das nicht so gut zur Kenntnis genommen. Er hat mir dann angeboten, weil er keine Wohnung hatte, bei mir zu wohnen. Hat er gesagt, er hat sich auch drüber gefreut und so weiter. Ich hatte dann mich auch um Arbeit beworben. Ich breche das mal an der Stelle ab. Ich mache dir jetzt mal folgenden Vorschlag. Für das, was ich dir gerade gesagt habe oder geraten habe oder was meine Meinung ist, das ist nichts weiter als meine Meinung. Dafür ist mir natürlich klar, musst du auch eine gewisse Stabilität haben. Die hast du im Moment, glaube ich, nicht so. Nee. Das heißt, da muss man dir schon auch noch ein bisschen zur Seite stehen. Und ich möchte, dass du das Gespräch jetzt weiterführst mit einem Fachmann, mit meinem Psychologen, der dir in dieser Weise, glaube ich, behilflich sein kann. Aber ich sage nochmal, ich finde, die Selbsttötung in deinem Fall, finde ich, ein Davonlaufen. Tu etwas, werde stabil und tu etwas Vernünftiges. Und setze dem Schlechten, was du getan hast, setze dem was Gutes entgegen. Jetzt legst du bitte auf und der Johannes ruft dich an. Okay? Ja, okay. Alles Gute, auf Wiederhören. Okay, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den Franz, der ist 35 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian, ich bin's. Ja. Wir hatten uns schon mal gesprochen, das war aber schon letztes Jahr, also mit meiner Ehe war das mal was. Aha, aber darauf nimmst du jetzt nicht Bezug? Nein, darauf nehme ich jetzt nicht Bezug. Ich habe jetzt eine Dame kennengelernt im Linienbus. Das klingt ja schon schön. Ich habe eine Dame kennengelernt im Linienbus. Ja, ich bin Kontrolleur im Linienbus. Ach, das ist ja schrill. Du bist Kontrolleur im Linienbus. Ja, wir steigen morgens an derselben Haltestelle aus, also ein... Und steigen auch teilweise fast an derselben Haltestelle wieder aus, dass ich dann meinen Dienst antreten kann. Ja, verstehe ich nicht. Sie steigt ein, wo du... du bist da noch gar nicht im Dienst. Nein, da bin ich noch gar nicht im Dienst. Ich verstehe. Bin ich auf dem Weg zum Dienst. Zu deinem Dienst, um als im Linienbus dann zu arbeiten. Ja. Ja. Und sie wohnt auch bei mir in einer Siedlung. Die wohnt nicht weit von mir weg. Da kann ich fast, sag ich mal, hinspucken. Ja. Hattest du sie denn vorher auch schon mal irgendwie so gesehen? Nur im Bus habe ich sie kennengelernt. Nur im Bus, ja. Wir haben auch im Bus unsere Handynummern ausgetauscht. Wie romantisch. Und wir treffen treffen uns auch rein zufällig hin wieder mal im Laden. Bei Lidl oder so? Ja, im Edeka. Beim Edeka. Wir gehen auch im selben Laden einkaufen. auch gut. Sie versucht zwar die Anfänge zu machen, sie schickt mir also SMS. Ich habe jetzt gestern wieder eine SMS von ihr gekriegt, wo dann drin stand, hallo Franz, habe ich irgendwas falsch gemacht und so. Wir haben uns schon seit 2 Wochen nicht mehr gesehen. Ach so, also jeden Morgen ist das nicht das gleiche Ritual im Bus? Nein, jeden Morgen nicht. Nochmal, bevor du weiterzählst, wie lange geht denn dieses Hin und Her schon? Seit wann hast du sie zum ersten Mal gesehen? Das erste Mal habe ich sie gesehen vor 2 Monaten, also im Mai. Ah ja, verstehe. Mhm. Und ich habe auch. Dann gibt es aber immer wieder Unterbrechungen, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja, mhm. Ich habe auch von ihr vor 1 Monat, sag ich jetzt mal, zu meinem Geburtstag eine schöne SMS abends gekriegt. Ja. Sie hat mir auch schon eine schöne Geburtstags-SMS geschrieben. Ja. Aber ihr habt euch noch nie so mal privat getroffen? Nein. Woher wusste sie, dass du Geburtstag hast? Hast du das beim Einkaufen Das haben wir uns mal beim Einkaufen so erzählt. Ist sie so alt wie du, ungefähr? Nee, sie ist ein bisschen älter. Sie ist 4 Jahre oder 5 Jahre älter. Naja, okay. So, ich bringe sie auch dann teilweise auch nach Hause mit ihren Einkaufssachen und mit meinen Einkaufssachen. Ich bringe sie also bis zur Tür, bringe ich sie. Aber du gehst nicht rein? Ich gehe nicht rein. Warum nicht? Ich habe halt Angst, dass ich wieder auf die Schnauze falle, sage ich mal. Achso, du bist der Bremser. Daher sagt sie auch, habe ich was falsch gemacht. Ja. Weil du schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht hast. Ganz genau. Und schlechte Beziehungen geführt hast. Ja. Nur ist es eine Frage der Logik, dass man natürlich immer irgendwas riskieren muss. Ne? Mhm. Wenn man nur davor steht und nachdenkt, kommt man zu nichts. Mhm. Ne? Du kannst ja nicht ein Leben lang jetzt mit der Frau bei Edeka einkaufen gehen. Nein, das nicht. Hat sie denn schon mal den Vorschlag gemacht, komm, lass uns doch mal zumindest mal abends auf ein Bier irgendwie treffen oder sowas? Nee, von ihr kommt dann halt wieder der Vorschlag, zum Beispiel vielleicht morgen wieder, dass dann morgen früh wieder eine SMS erscheint, dass sie jetzt gleich auf den Weg zur Kaffeebude ist. Ach so. Da holt dann ihre Zeitung und so. Und sie hofft dann, dass du auch auf dem Weg zur Kaffeebude bist. Dass ich auch auf dem Weg zur Kaffeebude bin und dann machen wir so einen kleinen Spaziergang bei uns durch die Siedlung. Ach so, das ist ja dann auch nett. Gab es denn da schon so Annäherungen, schon mit Händchen halten oder so? Nein, gar nicht. Man hat ein gutes Gespräch geführt. Ja. Dann geht's einmal so eine Stunde durch die Siedlung bei uns und dann bringt sie wieder nur bis zur Tür. Und dann heißt es Tschüss, bis demnächst und dann ist wieder weg. Ihr seid ja wie so 11-, 12-Jährige. Ne, die machen das auch so, obwohl die sind heutzutage schon ein bisschen hart daran. Ja. Also jetzt muss was passieren, Franz. Bei allem Respekt vor deinen schlechten Erfahrungen. Ist Vergangenheit, schwamm drüber. Neues Spiel, neues Glück. Ja. Ne? Und wenn es kein Glück wird, hast du es zumindest versucht. Mhm. Es ist ja schon eine tolle Sache, dass sich da sowas, das ist ja süß und wirklich romantisch, was sich da so angebandelt hat, wie du es gerade erzählt hast. Ich finde es wirklich sehr, sehr nett. Und sie scheint ja auf eine richtige Initiative von dir zu warten. Ne, wenn du jetzt sagen, oder ihr simst, hier, lass uns doch mal gemeinsam essen gehen, ist die dabei, ne? Ja. Ja. Also. Das könnte passieren. Ja. Also jetzt musst du musst jetzt einen Schritt weiter. Ich finde, du musst, egal, Angst hin, Angst her, du musst jetzt einen Schritt weiter gehen. Mhm. Zumindest erstmal so, also ein nettes Essen ist ja nicht schlecht. Das ist auch schon mal eine gute Möglichkeit, noch ein bisschen näher wieder zueinander zu kommen. Aha. Okay. Franz. Wenn das sich was noch ergeben hat, dann rufe ich dich nochmal an. Rufst du an oder mailst auf jeden Fall? Ja. Okay. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja, bitte. Ich vermisse was in deinem Hintergrund. Was ist denn im Hintergrund? Dein Auto vermisse ich, was da mal schreibt. Ach so. Der Renault. Ja, nee, ein Renault ist das nicht. Das ist irgendein altes Ami-Auto. Ich vergesse es manchmal hinzustellen. So heute auch. Ich bitte zuerst zu entschuldigen. Gut. So, mein Lieber. Also toll, toll, toll für deine Aktionen und ran an den Speck, ne? Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Hier ist Miriam. Das hättet ihr auch nicht gedacht, ne? Miriam, 20 Jahre alt, hallo. Hallo, Domian. Hallo, Miriam. So, ihr beide. Ja, und ich habe folgendes Problem. Ja? Ich habe früher in einer ganz schwierigen Beziehung gelebt. Mhm. Und das war so gewesen, er hatte mich immer nur geschlagen. Ich hatte immer nur Schläge abkassiert von ihm. Sag mal, wie lange du in dieser Beziehung warst? 2 Jahre. 2 Jahre. Und wie lange liegt das zurück? Wie alt warst du da, von wann bis wann? Da war ich 17. Bis 19. Nein, von 16 bis 18. Von 16 bis 18. Mhm. Genau. Ja. Also Schläge bekommen. Genau, nur Schläge bekommen. Nur Schläge bekommen? Nur Schläge. Was war denn das für ein Typ? Ganz krimineller, sage ich mal jetzt so. Viel älter als du? Jünger war der. Jünger noch? Ja, 15 Jahre. Der war damals 15 Jahre und hat dich so behandelt? Ja. Aber du wohntest und lebtest doch sicher noch damals bei deinen Eltern, oder? Genau, ich habe bei meinen Eltern gewohnt und das war immer so ein Hin und Her gewesen. Bin ich mal zu ihm gegangen, er hat bei uns gewohnt, dann habe ich mal bei ihm gewohnt. Haben denn deine Eltern das mitbekommen, dass der dich so behandelt? Ich habe es immer verschwiegen. Ich habe meinen Eltern auch was vorgemacht. Mhm. Ich habe gesagt, das ist ein ganz lieber Typ, er behandelt mich gut. Mhm. Und das war nicht so gewesen. War das denn eigentlich von der ersten Woche oder vom ersten Monat an so, dass er dich so schlecht behandelt hat? Anfangs war es noch gut, aber dann wurde es immer schlimmer. Ich habe auch ein Kind von ihm bekommen. Aha. Und das Kind wurde immer. Das Kind hast du auch behalten und ist jetzt dein Kind? Nee, das Kind wohnt zurzeit in der Pflegefamilie. Ach so. Mhm. Genau. Also es wurde immer schlimmer. Warum bist du 2 Jahre bei ihm geblieben? Ich wurde abhängig von ihm. Mhm. Ich kam da überhaupt nicht mehr raus. Ich hatte so Angst vor ihm gehabt. Ja, verstehe. Dass er gar nicht mehr rauskam. Ja. So, die Sache liegt jetzt Gott sei Dank hinter dir. Genau. Aber du rufst mich an. Was ist der Grund des Anrufes? Ich bin da noch nicht so ganz von weg. Mhm. Und ich lebe jetzt halt in einer lesbischen Beziehung und bin jetzt 1 Jahr mit der Frau zusammen. Ja. Und, aber irgendwie ist da auch noch so ein Knackpunkt hinter, ne? Wie meinst du Knackpunkt? Ja, dass er sich auch mal meldet und... Ach so, die Sache ist noch nicht vom Tisch. Er meldet sich noch? Genau. Und er will auch an das Kind dran, er will den guten Vater spielen. Und von wem ist denn die Initiative ausgegangen, sich zu trennen? Es kam von mir. Und das hast du dann noch durchgeboxt? Genau, mit viel Hilfe auch. Ja, und das Kind ist in einer Pflegefamilie? Genau. Und soll dort auch bleiben oder nur vorübergehend? Nur vorübergehend. Ah ja, das heißt, du möchtest schon irgendwann wieder das Kind erziehen und die Mutter sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bis ich stabiler geworden bin. Ja, so ist das auch mit dem Jugendamt oder mit welchen Behörden auch immer, ist es so eingefädelt? Genau. Ja. So, jetzt bist du dann relativ schnell aus der Beziehung raus und gleich in eine lesbische Beziehung. Genau. Bist du lesbisch? Ich bin lesbisch. Warst du vorher auch schon? Ja, schon. Also ich hatte irgendwie Interesse auch an Frauen gehabt. Ja. Weil ich wollte es einfach ausprobieren, weil ich nicht wusste, wo gehöre ich jetzt hin. Mhm. Man probiert ja immer auch aus. Ne? Ja. Und würdest du sagen, dass das jetzt schon wirklich ein Paradies ist gegenüber dem, was du vorher erlebt hast? Auf jeden Fall. Liebst du die Frau sehr? Auf jeden Fall. Also eine gute Beziehung? Eine sehr gute Beziehung. Mhm. Wir haben uns jetzt verlobt. Ei, ei, ei. Schon nach einem Jahr. Nach einem Jahr. Also die Liebe ist echt sehr groß, muss ich sagen. Ja. Aber wenn nicht da die Vergangenheit und der Typ irgendwie reinfunken würde. Genau. Das heißt, dadurch, das Ganze ist, ich habe das Gefühl, so wie du es gerade geschildert hast, dass das Ganze irgendwie noch nicht abgeschlossen ist. Nee, auch durch mein Kind jetzt auch, weil er versucht, an das Kind ranzukommen. Mhm. Wie versucht er das? Er schreibt dem Kinderpflegedienst Briefe. Mhm. Und... Aber die werden das ja, die sind ja immer davon aus, dass die informiert sind, was da abgegangen ist. Genau. Dass die ihn nicht an das Kind ranlassen. Nee. Aber du hast Angst, wenn du irgendwann das Kind hast, dass er dann an das Kind ran will? Ja, genau. Hm. Also mir ist das noch nicht ganz klar, Miriam. Du sagst, der meldet sich ab und zu bei mir. Wie oft meldet er sich? Also nicht gerade so oft. Also ich blocke ihn auch ab, ne? Mhm. Es gibt auch Zeit, dann meldet er sich nicht, ne? Ja. Aber ich habe Angst, dass er sich meldet. Ich weiß auch nicht, wo er meine Telefonnummer her hat. Ja. Und du hast Angst, dass es irgendwann Komplikationen geben könnte mit dem wegen des Kindes? Genau. Ja. Ist es so, dass du auch Angst hast, dass er dir vielleicht irgendwo auflauern könnte? Das auch, ja. Mhm. Also er ist alles andere als entfernt von dir. Er hat auch keine neue Beziehung, sondern hat der Rache im Kopf. Ich weiß nicht, was er vorhat, Domian. Du traust ihm viel zu. Ich traue ihm viel zu, das stimmt. Der hat dir sehr oft sehr wehgetan. Ja. Du sagst, über 2 Jahre lang, fast 2 Jahre geschlagen. Wie hat er dich geschlagen? Dass ich Rippenbrüche hatte, dass ich Hämatome hatte. Mhm. Ich lag im Krankenhaus, habe mich dann selber entlassen durch ihn. Er wollte, dass ich aus dem Krankenhaus rauskomme und bin dann mit dem Rippenbruch noch durch die Gegend gegangen. Du hast keine Anzeige erstattet damals? Damals noch nicht, hinterher. Ach so, das hast du gemacht? Genau. Läuft das noch? Es läuft nicht mehr, nee. Und was ist daraus geworden aus den Anzeigen? Oder aus der Anzeige? Soviel ich weiß, ich habe ja mit ihm keinen Kontakt mehr. Er war im Knast gewesen oder ist immer noch im Knast. Achso, es kam zu einer Gerichtsverhandlung? Genau. Achso. Und zu was ist er verurteilt worden? Ich glaube für 4 Monate. Also nicht viel gerade, ne? Ja. Damals hast du es nicht gesagt, aber das müssen doch damals dann deine Eltern mitbekommen haben, wenn du im Krankenhaus warst, wenn du Hämatome hattest und so weiter. Hinterher haben sie es auch mitgekriegt und sie hatten immer gesagt, halte ich von diesen Typen fern. Ich habe nicht gehört, ich bin aus der Haustür rausgegangen und bin wieder zu ihm hingerannt. Ja. Immer in die Arme von ihm. Also, du könntest auch mit der Vergangenheit abschließen, wenn dir klar wäre, der Typ lässt mich auch in Ruhe. Ist das richtig so? Genau. Ja. Dann könnte ich das abschließen. Mhm. Ja. Das Schwierige ist natürlich jetzt wieder, das ist so wieder so ein undefinierbares Feld. Im Moment kann man ihm noch nichts vorwerfen. Ne? Er macht ja noch nichts konkret Schlimmes. Ne? Aber es ist die Angst in der Luft. Ja. Und das ist natürlich die Hölle, das kann einen ja zermürben. Mhm. Ja. Ich finde, dass du, hattest du damals Kontakt, als du dich von ihm gelöst hast und auch als die Anzeige und die Gerichtsverhandlung lief, hattest du mit Frauenberatungsstellen Kontakt? Ja, hatte ich auch. Hattest du? Hm. Hast du mit den Frauen auch über die jetzige Situation gesprochen? Hatte ich nicht. Hm. Ich hatte es verschwiegen auch. Ja. Also ich will darauf hinaus, dass ich glaube, es ist gut, wenn du, wir überlegen gleich mal nochmal gemeinsam, wer der richtige Ansprechpartner ist, dass du mit jemandem oder mit einer Institution, mit einer Hilfsorganisation redest, die sich genau um Frauen kümmert, die in deiner Situation jetzt sind. Ja. Da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten und Tricks und was man so alles machen kann. Und ich biete dir an, dass wir da dir im Rahmen dessen, was wir machen können, etwas behilflich sind. Dann legst du bitte auf, wir würden dich gleich nochmal anrufen. Wir rufen dich gleich nochmal an. Ich danke dir. Sollen wir so machen, Miriam? Ja. Alles Gute von Herzen, also wir rufen gleich wieder an. Okay, alles klar. Tschüss. Tschüss. Thomas ist hier. 42, hallo. Hallo Domian. Hallo Thomas. Erstmal super Sendung. Dankeschön. Und zum Zweiten dein Thema. Ja, mein Thema... Ich habe einen Fußgängerplatt gefahren. Ich hab nicht verstanden. Du hast einen Fuß? Ich habe einen Fußgänger tot gefahren. Auf der Autobahn. Ein Fußgänger tot gefahren auf der Autobahn? Auf der Autobahn. Wann? Gestern. Gestern? Voll. Ich war also gestern unterwegs, berufsmäßig unterwegs gewesen. Mhm. Und mit dem PKW oder mit dem LKW? Mit dem PKW. PKW. Mhm. Und dann ist mir der Fußgänger ins Auto reingelaufen. Das heißt, du bist ganz normal auf der Autobahn gefahren? Genau. Auf der rechten Spur? Auf der linken Spur. Auf der linken Spur. Und wo kam der Fußgänger plötzlich her? Der kam von rechts. Und die rechte Spur war offensichtlich frei? Die rechte Spur war frei. Aber dann ist da noch ein paar Meter, der muss ja dann noch erst über die rechte Spur gehen, um auf deine Spur zu kommen. Hattest du ihn nicht gesehen? Ich habe den absolut noch gar nicht gesehen. Wie, war das bei am Tage? Am Tag, ja. Und ich hatte ihn also absolut ganz und gar nicht gesehen. Ich stelle mir vor, ich fahre auf der linken Spur Autobahn. Die rechte Spur, auf der man ja eigentlich dann fahren sollte, wenn sie frei ist, aber egal, die ist frei. Ja. Ne? Die ist frei, soweit du gucken kannst. Ja. So, und dann kommt plötzlich aus dem Gebüsch ein Fußgänger geschossen und läuft über die rechte Spur auf deine Spur drauf. Genau. Kam er wirklich aus dem Gebüsch raus, oder wie? Der kam hinter der Brücke, kam der her. Hinter der Brücke? Ja. Mhm. Schnellen Schrittes oder gar gelaufen? Der kam schnellen Schrittes, sprich, der wollte wirklich die Autobahn überqueren. Ja. Um halt auf die andere Seite von der Autobahn zu kommen, ne? Ja. Das heißt, du warst komplett geschockt und konntest nichts tun? Ja, genau. Ich hab nichts tun können. Du hast wahrscheinlich dann noch gebremst in letzter Sekunde, was natürlich nichts nutzte. Das hat nichts gebracht, genau. Der Mann ist an die Scheibe geknallt? War es ein Mann? Ja. An die Scheibe geknallt oder wie hat man sich das vorzustellen? Ja, der ist gegen die Scheibe geknallt, ist dann 10 Meter durchs Flug geschleudert worden, mhm. ist dann auf dem Asphalt aufgeknallt. Gott, wie schrecklich. Natürlich hinter mir. Kamen noch andere Autos. Ja, die haben aber Gott sei Dank ausweichen können. Mhm. Auf der rechten Spur. Aber der Mann war schon verstorben durch den Aufprall, vermutlich. Nein, nee. Der hat noch ein paar Minuten gelebt. Ja, aber ist dann auf der Autobahn gestorben? Der ist auf der Autobahn gestorben. Ich stelle mir gerade die Situation vor. Wie schnell bist du gefahren? Ich bin 100. Wie viel? Ungefähr 130. 130, gut. Da hat man erstmal diesen super Schock, den Schreck. Da knallt etwas vorne auf das Auto. Man weiß ja gar nicht in der ersten Sekunde wahrscheinlich, was das war, ne? Genau. So, und dann bremst du ab und hast dann nach einer gewissen Zeit das Auto zum Stehen gebracht. Ja. Und bist in den Standstreifen gefahren. Nee, ich bin auf dem linken Streifen stehen geblieben. Auf dem linken Streifen stehen geblieben. Ja. Und das ist dann auch alles gut gegangen. Es kam nicht zu irgendeiner Massenkarambolage noch zusätzlich. Es hat hinter mir noch ein paar Mal geknallt, weil ich aber letztendlich nicht verhindern konnte. Ja. Und dann, was standen wir erstmal alle da, wie bestellt, und die abgeholt. Ja. Ich habe dann die Polizei gerufen, ja. Rettung gerufen. Du musstest ja dann auch noch ein ganzes Stück zurücklaufen, ne, bis dein Auto erstmal stand. Und der Mann war ja nach hinten geschleudert worden. Und das hat, da waren so ungefähr 150 Meter. Ja, das kann hinkommen, ja. Die einfach laufen musste. Jetzt ist dir sowas Schlimmes passiert, unverschuldet. Ja. Wie fühlst du dich heute? Es ist nun gestern, ne, ist es passiert, sagst du? Mhm. Aber ich fühle mich im Moment schlecht. Sehr, sehr schlecht. Mhm. Das glaube ich, das ging mir genauso. Auf gut Deutsch beschissen. Ja, obwohl du null Schuld hast. Genau. Aber man hat doch das Gefühl, man hat doch Schuld irgendwie. Genau. Du kommst, du denkst laufend, wie kann das, wie hättest du das nicht verhindern können, genau. Und weiter und so fort, ne? Mhm. Aber du hast es ja gerade sehr eindrucksvoll beschrieben. Ich habe ja genau nachgefragt, aber du hast es ja beschrieben, dass er hinter der Brücke her schnellen Schrittes gelaufen kam. Ja, klar. Und du überhaupt keine Chance hattest, auszuweichen, zu bremsen, irgendwas zu machen. Nee. Bist du sicher, ob der Mann die Autobahn nur überqueren wollte oder war es vielleicht sogar ein Selbstmörder? Also, das kann man jetzt im Moment relativ schlecht sagen, würde ich sagen. Also, es kommt sowohl das eine in Betracht wie das andere, ne? Dass wir unser Eins aber wahrscheinlich nie gefahren. Weiß ich nicht, ob man das irgendwann erfährt, ob man euch das sagt, dir das sagt, keine Ahnung, wie man da verfährt. Es kann ja auch jemand sein, der geistig verwirrt war, ist auch möglich. Klar. Ja? Das kann auch sein. Hast du den Mann dir auch noch angeguckt? Der muss da wahrscheinlich schrecklich ausgesehen haben. Ja, ich kann ja, wie schon gesagt, ich bin ja nicht jemand, der dann gern direkt weiterfährt. Ich war auch einige Jahre im Roten Kreuz gewesen. Ach so. Und, ist mir klar, dass du zurückgegangen bist. Ich meine, hast du ihn dir noch genau angeguckt oder hast du doch eher weggeguckt? Nee, ich habe schon geguckt, ob ich dem noch helfen kann. Irgendwie. Sprich also, irgendwie stabile Seitlage, was man halt gerade im Fall machen kann. Ja. Aber was mich dann natürlich am meisten aufregt, das sind die Gaffer. Mhm. Und da will ich jetzt hier mal loswerden. Mhm. Hier und heute. Ein Autofahrer, ungelogen, der hielt an der Unfallstelle an, kurbelte die Scheibe runter und hat gefragt, wie nach Aachen kommt. Während das gerade das Unglück passiert war. Ja, nachdem der Unfall passiert war, anstatt an einer Unfallstelle vorbeizufahren. Ja, unglaublich. Unfassbar. Die Leute, ich habe gerade für solche Leute auch absolut und ganz und gar kein Verständnis. Was das Traurige ist, Thomas, dass wir seit Jahren, Jahrzehnten schimpfen wir über die Gaffer. Ja. Und es ist immer dasselbe. Und es scheint irgendwie eine Veranlagung des Menschen zu sein, zu glotzen, wenn irgendwas anders Schlimmes passiert ist. Ich glaube, das kriegen wir aus den Menschen auch nicht raus. Nee. Was mich bei dir jetzt noch interessiert, wenn einem sowas Übles passiert ist, irgendwann bist du dann wieder in dein Auto gestiegen, Wo fährt man dann hin? Was macht man dann? Mit wem spricht man denn? Wie ging es dann weiter? Ja, Fakt ist der, ich bin dann also nach Hause gefahren, nach Hause fahren konnte ich auch mit dem Wagen. Mhm. Und dann war ich noch bei einem Bekannten gewesen, gestern Abend noch. Mhm. Und hab dem dann die Story erzählt. Ja. Und der hat auch gesagt, sagt er, ich habe schon viel erlebt, sagt er. Aber das auch noch nicht. Konntest du überhaupt die Nacht schlafen? Also ich habe normalerweise, habe ich dann einen relativ gesunden Schlaf. Mhm. Nur ob ich heute Nacht schlafen kann. Mhm. Und vor allem, wie ich heute Nacht schlafe. Thomas, ich empfehle dir dringend, wenn du aus dem Rettungsdienst auch kommst und Erfahrung hast, weißt du ja sowieso, dass das nötig ist, dass du dir in den nächsten Tagen, morgen schon, in einer Beratungsstelle deiner Nähe einfach eine Hilfe suchst, eine Unterstützung suchst. Mhm. Wir sind gern bereit, dir gleich noch eine Telefonnummer zu geben. Ich glaube, dass man das alleine kaum, ja, es gibt Menschen sicher, die das auch alleine wegstecken können, ja, gibt es, aber wenn du die Hilfe brauchst, und du meldest dich bei uns ja auch, das ist ja auch irgendwie ein Hilferuf, dann hol dir die Hilfe. Ich stelle es mir schrecklich vor, man kann sich ja gar nicht da richtig hineinversetzen, wenn einem sowas passiert ist. Das ist auch schrecklich. Und vor allen Dingen, weißt du, du hörst dann eine Stunde auf zwei später im Radio, jetzt hier meinetwegen auf der A3 Köln Richtung Frankfurt, Fußgänger auf der Autobahn. Du hast direkt deine Bild vor Augen. Ja, klar, natürlich. Ja, ja. Du hast ständig, wenn du sowas hörst, Du hast das Bild vor Augen und wahrscheinlich auch das Geräusch, diesen Aufprall und so weiter, ne? Ja. Pass auf, Thomas, leg mal auf, wir rufen gleich nochmal an und versorgen dich noch mit einer Telefonnummer, okay? Okay, Domian, ich hätte dann gerne noch eine Autogrammkarte von dir. Klar, dann sagst du gleich noch die Adresse und dann kriegst du auch eine. Alles klar. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss, Domian. Werner, 43, hallo. Hallo, Werner. Ja, hallo. Werner, was geht's? Ja, es geht darum, dass ich also eine fürchterliche Kindheit mitgemacht habe. Mhm. Und ich diese Bilder, dass die Dinge, die ich damals erlebt habe, die habe ich eine ganze Zeit so an die Seite stellen können. Mhm. Und ich werde diese Bilder heute, die kommen wieder, und die Zeitabstände werden immer kürzer, wo sie wieder da sind. Das heißt, es ist dir so, als du erwachsen wurdest, eine Weile gelungen, das zu verdrängen? Ja. Aber jetzt, da du ein bisschen älter wirst, kommt das immer mehr hoch. Genau, es wird immer schlimmer. Was waren denn das für Sachen, die so schlimm waren in deiner Kindheit? Ja, wir wurden als Kinder eben von beiden Elternteilen fürchterlich verprügelt. Tagtäglich. Tagtäglich? Also. Tagtäglich? Ja, klar. Wie viele Kinder wart ihr? Drei. Wie alt auseinander so? Weit, weit auseinander? Nee, nicht so weit. Zwischen 4 und 1 Jahr auseinander. Mhm. Und von beiden Eltern jeden Tag verprügelt? Ja, also insbesondere bei mir war das so. Ja. Also meine Schwestern hatten für sich jeder einen Elternteil wo gefunden. Mhm. Und ich hing da so in der Mitte zwischen. Warst du der Älteste? Nein, der Mittlere. Der Mittlere? Ja. Mhm. Und ich hing da so in der Mitte zwischen und irgendwie hat man versucht, das jedem recht zu machen und so und hat trotzdem nur Prügel gekriegt. Wie stark haben die Eltern dich geprügelt? Die haben, also insbesondere der Vater, der hat auf uns rumgetreten. Oder auf mir rumgetreten. Mhm. Und je älter ich wurde, desto schlimmer wurde das. Also wenn ich dann irgendwo im Weg gestanden habe oder so, dann kam nachher auch die Fäuste rübergeflogen. Das hört sich ja so an, als wärst du dann auch ab und zu oder hin und wieder verletzt worden. Ja, wenn er mich im Bauch geboxt hat oder so, dann das war nicht so wild. Vielleicht waren es einige Verletzungen, die du gar nicht damals als Verletzung wahrgenommen hast, aber es waren Verletzungen. Ja, sicherlich hatte man mal irgendwie eine aufgeschlagene Lippe oder das etwa voll mit Blut oder so, ne? Das heißt, Werner, solange du zurückdenken kannst in deiner Kindheit, fing das an, schon als ganz kleiner Junge? Ja. Und wann endete es? Das endete damit, als ich von zu Hause ausgezogen bin. Wie alt warst du da? 18. So lange? Der hat dich nur als du 16, 17 warst, hat er dich nur geschlagen? Ja. Ist man da nicht irgendwie geneigt? Da ist man ja schon kräftig, unter Umständen zurückzuschlagen. Wenn man die jahrelang jahrelang sowas mitmacht, ist man gebrochen. Dann hat man so viel Angst. Mhm, verstehe. Man kann sich das nicht vorstellen. Wenn der reinkommt, die Aura, die verbreitet wurde, man ist in sich zusammengefallen. Heißt das? Das war das auch, was er so an dir verachtet hat. Ja. Heißt das, dass du deine ganze Kindheit nie Zärtlichkeit erfahren hast? Streicheln, Wärme, Kuscheln mit dem Mama, mit der Mama, mit dem Papa? Nein. Gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Wie war das zu Weihnachten? Gab es nicht keine schönen Erinnerungen, irgendein paar schöne Erinnerungen zumindest? Also so aus dem Stegreif fällt mir überhaupt nichts ein. Doch einmal. Da haben wir so Eis gekriegt. Das ist jetzt wirklich wahr, das hört sich lächerlich an, das ist aber so. Das ist die einzige schöne Erinnerung an deine Kindheit oder Jugend, dass einmal deine Eltern euch Eis... Ja, da hat meine Mutter so, da hat die Eis mit Früchte fertig gemacht. Und sonst nur Angst, nur Spannung in der Familie? Nur Angst. Auch wirklich so Weihnachten, Geburtstag und sowas? Ja. Hast du überhaupt was geschenkt bekommen zum Geburtstag? Ja, doch, dann haben sie sich ab und zu wohl Mühe gegeben, ne? Mhm. Und dann habe ich schon mal das ein oder andere, oder zu Weihnachten haben die Kinder auch was gekriegt, ne? Nur das konnte das alles nicht, das war nur materiell. Es war nicht irgendwie, man hat sich nicht wohlgefühlt in seinem Haus. Nur sind viele Jahre vergangen, leben die Eltern noch? Ja. Hast du Kontakt zu denen? Nein. Damals direkt abgebrochen, als du 18 warst? Nein, ich habe immer wieder versucht, irgendwie mich anzunähern und habe versucht, in irgendeiner Weise mit denen klarzukommen. Mhm. Irgendwie, man hängt komischerweise an seinen Eltern. Ja. Man kann sich da irgendwie nicht entziehen. Ja, selbst wenn so schlimme Sachen passiert sind. Ja, ja. Wie alt warst du, als du den Kontakt abgebrochen hast? Also jetzt habe ich seit ungefähr 3 Jahren keinen Kontakt mehr. Ach, so lange ging das noch? Ja, ich habe immer versucht, wieder anzunähern, dann ging das nicht, ich habe mich wieder mies gefühlt. Hast du denen das denn mal gesagt? Hier, was habt ihr damals mit mir, mit uns gemacht? Oder hast du da auch keine Traute zu gehabt? Na, die reden sich raus. Meine Mutter sagt, ich hatte selbst Angst. Mhm. Also ihr habt schon drüber gesprochen? Ja. Mhm. Und mein Vater sagt, dass ihm das wohl leid tut, was er damals getan hat, obwohl er ist heute noch genauso wie früher. Aber so die letzten Jahre, als du noch mit denen Kontakt hattest, waren sie da ein bisschen freundlicher zu dir? Oder war es auch immer aggressiv und irgendwie nicht gut? Ja, meine Mutter war freundlich zu mir. Mhm. Weil ich bin so dem nahe gekommen, was sie gerne möchte, was ich machen soll. Ja. Und was aus mir werden soll. Ja. Was ist aus dir geworden? Ja, zurzeit bin ich arbeitslos. Ja gut, aber du hast ja vorher wahrscheinlich irgendwas mal gemacht und gelernt. Ja, ich habe zwei Berufe. Ich habe zwei Berufe gelernt, bin dann in meinem Zweitberuf auch weitergekommen. Darf ich fragen, was für ein Beruf das war, der zweite? Im kaufmännischen Bereich. Im kaufmännischen Bereich. Mhm. Ja. Werner, was hat denn dazu geführt, dass du dann gesagt hast, jetzt ist Schluss, vor 3 Jahren, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die? Ich habe bei meiner Mutter im Wohnzimmer gesessen und da habe ich mit dem zweiten Mann, meine Eltern sind geschieden, mit dem zweiten Mann meiner Mutter so ein bisschen rumgefaxt, so Faxen gemacht. Mhm. Und da waren wir am Lachen und dann dieser Blick, das glaubt man nicht, wie Blicke töten können. Mhm. Und dann guckt sie und sagt, hier wird nicht gelacht. Das die, war, die Mutter. Ja, es war genauso wieder wie es früher war. Dieser Hass in den Augen und diese Abneigung und dieses, ne? Und da bin ich raus und habe mich nicht wiedersehen lassen. Mhm. Und bei dem Vater auch nicht, bei dem leiblichen Vater. Ja, das ist so ein bisschen, das ist so sporadisch. Mhm. Ja, also. Jetzt sag mal, hast du mit deinen Schwestern noch Kontakt? Nein. Auch nicht? Nein, also meine älteste Schwester, die hat, ja, die hat diesen ganzen Druck, die hat natürlich auch Druck gekriegt. Mhm. Und hat jemanden gesucht, an dem sie das weitergeben kann, ich weiß es nicht. Und für die war ich immer irgendwie nur ein Feigling, ein Blödmann und ich will es nicht so sagen, was sie noch so gesagt hat. Okay, lassen Sie über dich weiterreden. Oder ich wollte dich noch was fragen gerade. Hast du eine These? Du hast wahrscheinlich 100 Millionen Mal darüber nachgedacht, was mit deinen Eltern los ist, warum die euch Kinder so schlecht behandelt haben, ihre eigenen leiblichen Kinder. Warum? Macht. Macht über andere Menschen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Hast du denn jemals eine Therapie gemacht, eine Psychotherapie? Ja, ich habe das versucht, aber irgendwie, ich weiß nicht, das versteht irgendwie keiner. Ich lebe in zwei Welten. Habe meinen Kindern versucht, beizubringen, Gewalt ist keine Lösung. Zum Beispiel, ich habe meine Kinder im Arm genommen und habe mit denen gespielt und habe alles Mögliche mit denen gemacht. Und mein Sohn, dem sage ich auch immer wieder, also der ist 14 Jahre alt und hat sich erst einmal geschlagen in der Schule. Ja. Weißt du, Werner, was ich nicht glaube, dann bist du nicht an die Richtigen gekommen, wenn du sagst, das glaubt keiner oder das versteht keiner richtig. Ich garantiere dir, dass es eine Heerschar von Psychologen gibt, die genau mit solchen Trauma-Erfahrungen aus der Kindheit sich sehr gut auskennen und mit den Menschen arbeiten. Und wenn du sagst, mit deinen 44, 43 Jahren, dass das jetzt immer mehr hochbrodelt, ist das aber so etwas von einem Indiz dafür, einem Signal dafür, dass du etwas unternehmen musst, dass du musst in eine Psychotherapie gehen. Wenn man so eine Hölle hinter sich hat, schafft man das nicht alleine. Das schafft man nicht alleine. Ja. Diese Klärung hinzukriegen, ich glaube, das ist unumgänglich. Und es ist auch gut, sei doch froh, dass es jetzt so aufbricht und dass du die Chance jetzt hast, das mal endlich vielleicht einigermaßen zu verarbeiten, einigermaßen irgendwie, wie auch immer. Ja, also mir wäre ja schon geholfen, wenn ich die Träume nachts los werde. Ich träume da nachts von. Wenn ich mich in dieser Welt, die ich mir geschaffen habe, auch zu Hause fühle. Ich bin so ein Twitterwesen. Ne? Manchmal glaube ich, ich lebe unter einer Glaskuppel und sehe das alles irgendwie von außen nur. Ne? Ich kann nicht ertragen, wenn meine älteren Töchter mich im Arm nehmen, weil die mich gern mögen. Ja. Und schenken mir was zum Geburtstag und Aber du siehst, das sind alles Signale, dass gravierend etwas falsch läuft. Ne? Wie alt sind deine Kinder? Meine älteste Tochter ist 22. Schon 22? Ja, und dann ist noch eine mit 19 und dann ein Sohn und eine Tochter, die sind noch zu Hause, sind so Nachzügler gewesen. Wie ist denn das Verhältnis zu deiner Frau? Wenn du als Kind nie Zärtlichkeit hast empfinden dürfen können, ist es dir dann leicht gefallen, das in einer Partnerschaft zu leben? Das ist nicht leicht. Meine Frau ist manchmal, die kommt also aus völlig intakten Verhältnissen. Und die ist manchmal völlig verschreckt und durcheinander, heute noch. Und kann mich nicht verstehen. Wenn ich mich auf einmal so zurückziehe und in mich gekehrt bin, oder ich setze mich aufs Klo und heul, da muss man ganz ehrlich so sagen, das ist so. Ja. Aber du bist so der Leitlinie ganz treu geblieben, dass du deine Kinder nicht schlägst oder geschlagen hast. Oder hast du sie auch mal geschlagen? Also es gab Situationen, da musste ich Hilfe in Anspruch nehmen, weil ich mit verschiedenen Situationen, die Kinder so hatten in der Pubertät, nicht klargekommen wäre. Das heißt Hilfe in Anspruch nehmen? Wer war der Ansprechpartner? Das Jugendamt. Das Jugendamt. Ja, und die waren sehr nett und haben mir sehr geholfen. Und man konnte, weil ich meine Kinder nicht schlagen möchte. Und haben das wieder in so Bahnen reingelenkt. Und ich war nur traurig, dass ich das nicht alleine geschafft habe. Ja, aber Werner, du bist doch kein Gott. Du bist doch kein Herkules. Du hast deine ganze Kindheit übelste Sachen erlebt. Das heißt, die ganze Prägungsphase ist voller Verletzungen, voller Narben. Was man sich gar nicht und dann kann man doch das nicht von sich selbst verlangen, dass man das alleine schafft. Nimm doch die Hilfe an. Such dir die Hilfe bei einem Fachmann, der es wirklich gelernt hat, wie man mit sowas umgeht. Und lass dir helfen, mach es gemeinsam mit dem. Wenn du ein gebrochenes Bein hast, geht man auch zum Arzt und lässt es gipsen. Und du hast eine gebrochene Seele. Ja, das Schlimme ist, die Würde ist einem völlig genommen worden, weil man eben vielleicht sich nicht gerade gemacht hat oder so. Ich finde nicht, dass die Würde dir genommen wurde. Ich finde, die Würde ist deinen Eltern abhanden gekommen. Deine Würde ist nicht kaputt, überhaupt nicht. Du bist nur verletzt in der Seele, aber deine Würde ist unbeschadet. Werner, wir legen jetzt mal auf, das heißt, du legst auf. Ja. Und wir rufen dich gleich wieder an und wir werden dir noch ein paar, ich hoffe, sehr gute Tipps geben, wie es weitergehen soll, okay? Ja, okay. Alles Gute. Bis gleich. Tschüss. Jo, danke. Bis gleich. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik Volker Thake. Morgen ist Freitag, morgen sind wir natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Freie Themennacht. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und schlaft gut. Tschüss.